alles oder nichts. Für mich und dich liegt alles auf dem Tisch. Tausend rote Rosen liegen rundherum am Boden. Und mich, was ist das alles oder nichts? Für mich und dich liegt alles auf dem Tisch. Tausend rote Rosen liegen rundherum am Boden. Schau mir in die Augen und sag mir, wo du bist mit mir. Schau mir in die Augen. Tausend rote Rosen würde ich dir jetzt geben. Tausend rote Rosen, aber was soll ich reden? Ob du das willst, weiß ich noch nicht. Tausend gute Gründe könnte ich dir jetzt geben. Tausend gute Gründe für ein gutes Leben. Sag, was du willst. Ich weiß es noch nicht. Du und mich, was ist das alles oder nichts? Für mich und dich liegt alles auf dem Tisch. Tausend rote Rosen liegen rundherum am Boden. Du und ich, das ist nicht das, was es verspricht. Für dich und mich liegt alles auf dem Tisch. Tausend rote Rosen liegen rundherum am Boden. Ich schaue zu dir, versteh nichts mehr. Man sieht nur mit dem Herzen schwer. Sag mir, was du brauchst, ob du mich noch brauchst. Die Wände können meinen Feind, klar, die Mauern überall. Und was du uns sagst, ich glaub's, was du hast, ich brauch. Du und ich, was ist das alles oder nichts? Für dich und mich liegt alles auf dem Tisch. Tausend rote Rosen liegen rundherum am Boden. Das war FM4 Davidex beim Cyberfestival für Medienkunst. A virtual reality radio show. Mit Christian Davidex. We give you Live-Performances von Lou Azrael und Maraschino. You don't want to miss this performance, I swear. Sowie Live-Visuals vom Bildwerk. Das ist so cool. FM4 Davidex. Die sehr spezielle Samstag-Ausgabe. Es war ein unglaublich aufregender Abend. Jetzt im Player und als Video auf fm4orf.at. Somebody Gospel Dating Service mit Amazing. FM4. Es ist 16 Uhr und hier sind die Schlagzeilen. Angeklagter wegen Staatsfolter in Syrien in Deutschland verurteilt und Ungarn beginnt Impfungen wegen Coronavirus mit chinesischen Mitteln. Hier ist Paul Brennan mit den FM4 News. Convicted a former Syrian secret policeman of complicity in crimes against humanity. The court in Koblenz jailed Ayad al-Gharib for 4.5 years for sending around 30 anti-government protesters to a detention center where he knew they'd be tortured and even murdered. The Syrian human rights lawyer Anwar al-Buni represented some of the victims. It's a historic day for us as Syrians. The decision today clarified that any people not just commit crimes against humanity, who facilitate, who support, that will not give him any excuse to have impunity. Hungary has become the first country in the European Union to start administering the Chinese Sinopharm vaccine. It's ordered 5 million doses, although the treatment hasn't yet been approved by the European Medicines Agency. Hungary is already using the Sputnik V vaccine from Russia, which is also waiting for a green light from the EU. For the first time since mid-January, more than 2,000 new coronavirus infections have been reported here in Austria in a 24-hour period. Some experts believe the number may reflect the fact that there's been a big increase in the number of people getting tested for the virus since new regulations about visiting hairdressers came into force earlier this month. The United Nations Security Council has been urged to impose a global arms embargo on Myanmar in protest at the military takeover there. More than 130 NGOs have called for an immediate ban. More from the BBC's Jonathan Head. A UN fact-finding mission investigating atrocities against Muslim Rohingyas called for a similar arms embargo more than a year ago. Myanmar's biggest arms suppliers, China and Russia, and smaller ones like Israel, ignored that call and will almost certainly refuse to take part in an embargo now. Myanmar's Asian neighbours are instead focusing on diplomacy, with Indonesia leading efforts to get the Association of Southeast Asian Nations, of which Myanmar is a member, to hold an emergency meeting on the crisis in the hope of exploring a possible compromise. Tomorrow's weather in Austria remaining mostly sunny and spring-like after a foggy start in low-lying areas. Top temperatures tomorrow will again be very mild, ranging from 12 degrees to 22 degrees. This is a journey into sound. Sounds like FM4. Connected. Deinen Platz in meinem Leben. Ja, du willst Akzeptanz, doch ich will noch drüber reden. Ich erkenne dein Potenzial, noch viel mehr machst du mir Angst. Denn ich hab noch nicht verstanden, was du eigentlich so kannst. Du verschlägst hier meinen Atem und es poppt bis in den Kopf. Ich muss immer auf dich warten, hast mich wieder ausgenockt. Ich versuch dich halt zu lieben, spür die Tensions zwischen uns. Du bist Panik, ich bin Philipp, aber irgendwann ist Schluss. Du sprichst von Panik, ich fühle gar nichts, weil es normal ist. Sie nimmt mich in den Arm, bis es mir wieder warm ist. Ich trag meine Panik so, als wär's gar nichts. Ich bin eins. Ich bin eins mit meiner Panik. Ich habe Angst. Ich hab Angst, sie zu verlieren. Ich bin allein. Bin allein, auch wenn sie da ist. Wer bin ich? Als wär ich nur ohne sie. Panik, kippe paar Drinks. Schlaf nicht, bis es Tag ist. Ey, sie jagt mich jedes Mal, bis ich ihr nachgeb. Ey, ich mag es, wie es mich in Brand steckt. Schaut zu, wie meine Angst wächst. Halt meine Hand fest, bis ich das in den Sand setz. Gift ist das, Bruder, schieß schon von neu bis auf eine Mio. Treib ich mich hoch und ich fliege bis zum freien Fall tief wie nie. Du sprichst von Panik, ich fühle gar nix, weil es normal ist. Sie nimmt mich in den Arm, bis es mir wieder warm ist. Ich trag meine Panik so, als wär's gar nichts. Ich bin allein, auch wenn sie da ist. Wer bin ich? Als wär ich nur ohne sie. Ich bin War das mit Pickup? Where is my mind? Ein FM4-Schwerpunkt zur psychischen Gesundheit. Psychische Gesundheit, die steht diese Woche bei uns im Fokus, weil man mehr darüber sprechen sollte, damit psychische Erkrankungen enttabuisiert werden. Auch immer mehr InfluencerInnen und BloggerInnen engagieren sich in diesem Bereich und sprechen mit ihren Follower über ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Eine davon ist Astrid Aschenbrenner, aka Wiener Kind. Die Drehbuchautorin und Schauspielerin hat mit meiner Kollegin Sophie Lippert darüber gesprochen, woher man denn weiß, wann man Hilfe braucht, wann ist man krank genug und vor allem, welche Vorurteile muss man davor möglicherweise aus dem Weg räumen? Follow-up ist jetzt eine Therapie. Das ist die nächste, die jetzt ein Burnout hat. How not to talk about mental health. In welchen Situationen hast du solche Sprüche zu hören bekommen? Natürlich ein paar davon ja, hinterm Rücken. Also dass man irgendwie hört, erst dort geht jetzt in Therapie. Dass das halt zum Thema wurde, habe ich über Ecken mitbekommen. Ist aber, das ist Gott sei Dank sehr an mir abgeprallt, weil ich das als einen sehr gewinnbringenden und sehr bereichernden Schritt sehe, in Therapie zu gehen und nichts Schlechtes finde. Aber das mit dem Burnout. Das Burnout, das hat mich tatsächlich sehr getriggert, weil ich selber auch in diesem Denkmuster vorher drin war, weil ich mir auch selber über dieses Krankheitsbild nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Und deshalb war ich dann auch eher so auf der Schiene von, man hört das überall und alle haben jetzt so ein Burnout. Und als das aber dann nicht betroffen hat, hat mich das getroffen, dass Menschen halt diese Krankheit so abtun und so abstempeln und abwimmeln und so tun, als hätten es Leute irgendwie, wenn sie nicht mehr belastbar genug. Und wann geht es einem dann schlecht genug, um wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen? Sehr gute Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und die ich mir auch selber gestellt habe. Bin ich schon krank genug, dass ich in Therapie gehen darf? Darf ich mich als im Burnout bezeichnen überhaupt? Und bei mir war es dann, ich habe für mich den Zugang gebraucht. Ich habe damals einen Bekannten gehabt, dessen Vater war Burnout-Präventionscoach. Und der hat mir damals einfach nur so einen Fragebogen geschickt. Da kann man das irgendwie auswerten. Und es war ein guter Zugang für mich, weil ich da doch etwas rational bin und meistens Zahlen und Fakten brauche. Und da habe ich es dann halt schwarz auf weiß gehabt, dass ich mich da relativ weit drinnen befinde. Aber das ist so eine individuelle Wahrnehmung. Ich sage den Leuten meistens, wenn du schon darüber nachdenkst, dann bist du offensichtlich schon so weit. Und ich glaube nicht, dass du Therapie je bereust. Du kannst nicht zu früh zur Therapie gehen, weil es gibt irgendwas bestimmt in deinem Leben, was du aufarbeiten kannst. Wie bist du dann zum Schluss gekommen, dass du in Therapie gehen willst? Ich wusste schon relativ früh, dass ich in Therapie gehen will und auch sollte. Aber es war einfach zu viel. Ich habe mir gedacht, wie finde ich da jetzt wen? Welche Methode ist die richtige für mich? Wie geht man sowas überhaupt an? Also das ist auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber es war für mich ganz, ganz, ganz früh klar, dass ich das machen muss. Ich habe es mir einfach aufgeschoben. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, muss ich sagen. Dann war irgendwann so aus, ich muss jetzt was machen und es geht so nicht weiter. Ich bin damals eben auch ausgezogen von meinem Ex-Freund und mich dann einfach in eine leere Wohnung gesetzt mit einer Matratze und da war nichts sonst drinnen. So, Neuanfang, Therapie und los geht's. Also wirklich so sehr radikal dann. Thank you. I've been dreaming that you're mine, I know tomorrow I need you to survive, cause you did something I never knew that I could be, now you're gone. I'll take you with me, wherever I go, I keep you company, but what do I know? You take no bullet from me, but I know that I still care. You take no bullet from me, what do I know? I keep you Jack, like, what the f*** you doing? Bitch, I'm all alone. You gon' press me now? Bitch, you gon' stress me out and cuss me out? I had my fair share of women, feelings don't catch me now. Don't act like I'm average. You want me home? I get you what you want. Superstar status. But you want me alone? It's not that I'm over you, not over girl, but I got things to do. It's so much to be your boyfriend, too much, and you ain't making this much easier. If I only knew when I used to be your best friend, you see me blowing up. Don't act like I'm average. You want me home? Superstar status. But you want me alone? Baby, I'm acting. You held me up when I was down and out, but I don't want you waiting around for me. I don't want you waiting too long. Yeah, see I'm a star. Look at me from afar. Hard to be down to earth when you nesting on Mars. You comment on how I move. Too much space to assume, but I'ma tell you the truth. Shit, now when I'm gone and I roam round the globe for 3 months, that's too long. Without something that's sweet, so I phone. Little dreams, that's a snack, not a feast. They don't mean much to me, cause I know that I have a bakery back at home. Am I wrong for them? Don't act like I'm average. You want me home? Wir haben einen ziemlichen Schwung drauf. You know the drill. Let's celebrate Austrian music. Sie kommt zu mir und fragt mich, was ist denn mit dir? Und warum ich so teilnahmslos bin? Und sie sagt, es ist doch eh wohl lustig da. Aber wenn du magst, dann können wir auch gehen. Und ich sag, na, ich mag jetzt nicht schon abhauen, weil die anderen sich ja fragen würden. Aber Partystimmung kriege ich jetzt halt auch keine zusammen. Manchmal ist es besser, nichts zu spüren. Er sagt, es geht eh allen heimlich urscheiße. Was glaubst du, warum saufen sich alle dauernd an? Und er sagt, dass alle Uhr die guten Schauspieler sind und dass keiner einfach ehrlich reden kann. Und er sagt, ich brauch doch vor ihm nichts verstecken. Wenn irgendwas ist, soll ich mich rühren. Und ich sag, danke, das ist lieb und du hast eh recht. Aber manchmal ist es besser, nichts zu spüren. Es geht mir eh oft voll gut. Aber manchmal ist es nicht zum Aushalten. Es tut dann körperlich weh. Und ich kann es dann nicht einfach ausschalten. Und sie sagt, ich soll Sport machen oder Yoga. Und ich soll es wenigstens einmal probieren. Und ich sag, yeah, du hast doch sicher recht, oder? Manchmal ist es besser, nichts zu spüren. Spüren, Felix Kramer, Musik aus Österreich. Es ist kein Witz, in Island gibt es tatsächlich einen Musiker, der mit Vornamen Kaktus heißt. Kaktus Einarsson, was für ein schöner Name. Ist eingeweihten Kennern der isländischen Szene natürlich ein Begriff. Der Frontman der ebenso stylischen wie dunklen Band Fafunau. Fufanu, so bekannt, die den düster melancholischen 80er Jahre von Talk Talk bis Deepish Mode optisch wie musikalisch viel verdanken und die schon mit Radiohead und Blur touren durften. Kein Wunder, Damon Albarn ist auch ein großer Fan von Fufanu und hat ihre Musik schon mit einem Remix veredelt und Kaktus Einarsson hat für Mai ein Soloalbum geplant. Und die erste Nummer daraus, die hören wir uns jetzt gemeinsam an. Kick the Ladder nennt sie sich und lässt an die kühne Kargheit Islands denken und an die großen Traditionen um Couscous oder auch FM Belfast. Also hier die neue von Kaktus Einarsson, Kick the Ladder. FM4, fresh. Stay. You just arrived, but you're already gone in a way. If for some time we could sit outside, just not in here. At least till the evening calls it a day and heads to bed. I feel that we are a little higher on this frequency realm. So kick down the ladder, I don't wanna go down. And if we fall, we will. so tiefe Leiter da. Tracks away. You really don't need all the world's opinions to make a change. Do not look down, just forge ahead. Open your eyes to the panorama and hold my hand. I feel that we are a little higher on this frequency run. So kick down the ladder, I don't wanna. And if we fall, we will land on higher ground. Might not be ready to move, just do it anyway. So kick down the ladder, cause I bought a one way. And if we should fall, we will land on higher ground. So kick the ladder down. So kick the ladder down. We'll be right back. mal wieder sonntags. Gibt es Fivers Ponyhof auf FM4. Und falls du dir denkst, es ist Sonntag, ein Tag, den ich gar nicht mag, weil ich mich sonntags viel zu viele dumme Fragen frage, sag ich dir, es gibt keine dummen Fragen. Auf dem Ponyhof gibt's kluge Antworten von Trishes. Und Musik, die dich schon samstags denken lässt. I want a Sunday kind of love. FM4. Fivers Ponyhof. Wir hören uns jeden Sonntag. Sonntag. 17 bis 19 Uhr. Du siehst, es ist Zeit. Und jetzt singt mit mir. I look decades ahead, miss romance instead, feel the ignorance. I wish for something good, still know that it could kill my innocence. A new desire, shame, calling you paranoid. A youth and I drift in the black soil. Sweet, dieser Song aus Österreich, das waren die Dramas mit Candy und die Band The Choir Tiger wird gern beschrieben als Italo-Disco meets Mathematic. Schließlich stammen sie aus Verona und haben mathematisch ausgeklügelte Beats. Der Song hat einen schönen Titel, nämlich Punta Otok. Schön, hören wir gleich. Voller Leben, voller Rabatte, satte Rabatte. Minus 25% auf Tiefkühlprodukte inklusive Eis in Familien- und Vorratspackungen. Donnerstag bis Samstag für Jö-Mitglieder. Jetzt bei Billa und im Onlineshop. Billa, voller Leben. Infos und Details auf billa.at. Was ich will? Ich will Freiheit. Ich will wieder raus und mobil sein. Ich will Top-Design und die beste Ausstattung. Ich will einen Seat. Hol dir jetzt deine Seat Austria Edition mit der beliebtesten Ausstattung in Österreich und mit bis zu 7.600 Euro Preisvorteil und natürlich mit 5 Jahren Garantie. Na, welche Seat Austria Edition willst du? Bitte, bitte, kommen Sie. Wir bitten Sie, bitte fangen Sie bei uns an. Wir freuen uns schon auf Sie. Wir wollen nur Sie. Nein, kommen Sie bitte zu uns. Warum die Wirtschaft auf unsere Absolventinnen und Absolventen so scharf ist? Weil sie bei uns die Praxis studieren. FH Wien der WKW. Die führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Du kannst dich nicht entscheiden? Schau dir mal auf seat.at den Seat Alhambra an. Die Austria Edition gibt's ab 29.990 Euro. Und klar, mit 5 Jahren Garantie. Liner für alle präsentiert das große Finale vom Winterschlussverkauf. Jetzt minus 35% Räumungsrabatt auf viele Möbel. Sensationelle minus 35%. Der Liner ist meiner. Gültig von der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf Liner.at. Das Tolle an Schoketten? Die Schokostückchen sind nicht nur super praktisch, sondern auch super lecker. Einfach, Du, Schatzi, hast du meine Schoketten gesehen? Schoketten, die leckeren Schokoladenstückchen. Schoketten, Schoget it. Jetzt Winterschlussverkauffinale bei Liner. Mit sensationellen Räumungsrabatten für alle. Wenn dem Internet beim Streaming-Marathon die Luft ausgeht, hilft nur WLAN statt WLAN. Stabiles Highspeed-Internet von Magenta mit Mesh-WLAN in jedem Zimmer. Für das Homeoffice, Homeschooling, Gaming, Streaming oder alles gleichzeitig. Jetzt um 0 Euro Grundgebühr für die ersten 4 Monate. Details auf magenta.at. Moshi Moshi. Moshi Moshi? Jetzt sagt wohl schon jeder auf Japanisch Hallo. Hast du auch deine neuen Nissan abgeholt? Ja, hab ich. Und dabei richtig gespart. Sagen auch Sie auf Japanisch Hallo zu 5 Jahren Garantie und bis zu 6.000 Euro Bonus auf lagernde Pkw. Bei den Nissan Moshi Moshi Wochen bis 31. März. Bei Ihrem teilnehmenden Händler oder auf nissan.at. This is just commercial junk. Oh, this is a good one. It's the real thing. FM4 Connected. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And I hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Kofu mit Pieter Dubi. Ich liebe diesen Song, Deathbed, Coffee for Your Head. Ein Filmhighlight des letzten Jahres war für viele die Komödie The King of Staten Island. Im Film von Judd Apatow spielt Pete Davidson einen Slacker, der seine Zeit am liebsten mit Bier, Marihuana und Computerspielen verbringt. Einen ähnlichen Typen wie Davidson spielt er auch eben in der Komödie The Big Time Adolescence, die gerade auf mehreren Streaming-Plattformen zu finden ist. Und FM4-Filmredakteurin Pia Reiser hat den Film bereits gesehen. Sieg ist Mitte 20, trägt die Haare grellblond gefärbt und sein Alltag ist eine Mischung aus Abhängen und Party. Der Slacker, der nicht erwachsen werden will, ist ein Prototyp der US-amerikanischen Komödie. Doch Pete Davidson haucht mit ganz eigenem Charme und Schmäh der Figur des Slacker neues Leben ein. In Big Time Adolescent ist der 16-jährige Mo begeistert von Zeke. Er hängt an dessen Lippen und in dessen Wohnung ab. Manchmal gehen die beiden auch ins Kunstmuseum. This is dope. This one? Yeah. Yeah, yeah, it sort of just looks like a bunch of scribbles and dicks on a blank canvas. Yeah. When you get older, you realize that's kind of all life is. It's just a bunch of scribbles and dicks and violence all in a void. But there's more to life than like scribbles and dicks. No, there isn't. Regisseur und Drehbuchautor Jason Orley vergleicht seinen Film mit den Filmen von John Hughes. Hughes hat in den 1980er Jahren zahlreiche Filme gemacht, in denen die Gefühlswelt von Teenagern im Mittelpunkt gestanden ist. Filme wie The Breakfast Club oder Ferris macht blau, die mit leichtem Ton von Teenage-Angst zu erzählen wussten. Der größte Unterschied zu den Filmen von Hughes ist, dass die Teenager in den Filmen der 1980er Jahre es nicht erwarten konnten, erwachsen zu werden. In Big Time Adolescents hingegen wünschen sich die Mitte-20-Jährigen, sie wären immer noch auf der Highschool und versuchen, ein möglichst unerwachsenes Leben zu führen. Trinkspiele stehen da an der Tagesordnung. Okay, okay, who's gonna drink it? This motherfucker. What? What? What? Hold on, what's in that? What's that? Whiskey, beer, orange juice, cough syrup, and Zanny Bar. Yeah, I don't know, man. I feel like he's gonna die if he drinks this shit. I'll just do it. What? No. Oh, hey. Fuck you. I can do it. Yeah, let the kid do it. Come on. I can at least try, bro. Yeah. Big Time Adolescence ist vor allem die Geschichte der Freundschaft zwischen Mo und Sig, erzählt mit sehr viel Wärme und Witz. Kritiker werfen Pete Davidson oft vor, er würde im Grunde nur sich selbst spielen, aber solange er das so grandios macht wie in Big Time Adolescence oder The King of Staten Island, kann er das ruhig noch öfter machen. FM4 Close-Up. Eine Coming-of-Age-Komödie ohne moralische Lektionen. Wir verleihen Big Time Adolescence 8 von 10 Kellerpartys. I looked at you and I felt nothing. I used to feel something, but no, now there's nothing. I found a picture, but I didn't make a sound. I used to break down, but everything has changed now. All that being said, I'm yet to go to bed. That's when the thoughts start rolling in the do I still love hims come to play. Overthinking what I wore, did I leave him wanting more that day? And now my head hurts. Why can't I put this to bed? And I'm hungover, 'cause I drowned every thought of you in a glass of regret. Why can't I feel things to a smaller degree? 'Cause right now I'm hurting enough for both you and me. You bit your lip, but I showed no interest. It used to have me undressed, but now I'm not so impressed. Oh, I've stopped thinking about our sun-kissed love being our shelter, 'cause that was ruined when you felt hurt for just one second too long. Oh, I said forgive, forget, but I was yet to go to bed. That's when the thoughts start rolling in the do I still love hims come to play. Overthinking what I wore, did I leave him wanting more that day? And now my head hurts. Why can't I put this to bed? And I'm hungover, 'cause I drowned every thought of you in a glass of regret. Why can't I feel things to a smaller degree? 'Cause right now I'm hurting enough for both you and me. You say it's different this time 'cause you love her. Funny you think that I'm bothered, but you see I've got far too little time to give you any of mine. I look at you, I don't feel anything apart from when I feel many things. I feel everything. Do you see the dilemma that my heart brings? And now my head hurts. Why can't I put this shit to bed? And I'm hungover, 'cause I drowned every thought of you in a glass of regret. I said I was over you. I call you. der Klang. FM 4. We celebrate Austrian music. Bye. ist der Fuchs Granada, Lomari, die neueste Single der Band. FM4. Es ist 17 Uhr und hier sind die Schlagzeilen. Neue Glücksspielbehörde für Österreich geplant und neue Fälle von südafrikanischem Coronavirus in Tirol und Niederösterreich. Hier ist Joe Remick mit den FM4 News. Thanks, Andy. Austrian Vice Chancellor and Acting Justice Minister Werner Kogler today announced that oversight for the gambling and gaming industries is being shifted to a new regulatory body from the Finance Ministry. Paul Brennan reports. Kogler announced that the Finance Ministry will no longer have responsibility for supervising the gambling sector. Instead, a new supervisory body for the industry will be responsible for licensing and regulation issues. The development follows the recent investigation into Novomatic and allegations of illicit party financing, which the ÖVP has denied. Paul Brennan, FM4 News. The Tirolian town of Meierhofen and surrounding areas will be partially sealed off from this Saturday until next Wednesday to try and prevent the spread of the South African variant of the virus. Schools and businesses will be closed. 17 suspected cases of the South African mutation have been reported in Meierhofen. Also, 7 cases of the variant are also being reported in Lower Austria in Wiener Neudorf near Mödling. Police in northern Germany today announced that a former member of Syrian dictator Bashar al-Assad's secret police has been convicted of torturing prisoners in Damascus 10 years ago at the start of the Syrian civil war. Ayad al-Gharib was convicted of supporting crimes against humanity and sentenced to almost 5 years in prison. Gharib arrived in Germany in 2015 and claimed refugee status. His conviction has been welcomed by Syrian-German activist Wasim Mudad. It's a first step in a long way to reach justice. Actually, it's very important because it's the very first time worldwide that a member of the security forces is charged for crimes committed for his work as a part of the security forces of the regime of Bashar al-Assad. And finally, police in northern Germany and Belgium have seized 23 tons of narcotics with a street value of over 700 million euros. The BBC's Anna Holligan has more details. In the German city of Hamburg, more than 16 tons of cocaine was concealed in tins of wall filler, which had entered Europe on a container ship from Paraguay. The rest was discovered in the Belgian port of Antwerp, hidden in a container filled with wood blocks from Panama. It follows one of the largest ever heroin seizures in Europe. Tomorrow's weather, mostly sunny across the country, although in the east and in regions along the Danube, there will be some foggy and hazy conditions. Tomorrow will also bring spring-like temperatures with highs ranging from 12 to 22 degrees. Sounds like peak musical performances. FM4. Designed for the connoisseur of sound reproduction. Connected. Am Mittwochnachmittag mit Andreas Gstettner-Brugger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist Musik aus Österreich. Antea mit dem schönen Titel Spam. Keeping myself in the middle of the street where we held hands dry. It's always myself I choose to the fucking if it feels alright. Control, you're not even feeling me, so calm down. Got calling, it's your heartbeat, you know you feel it far big. Kaczko. Dobla. Jay. Girl, wind your waist and shake up the body, ya. Rude boy, there, ya. I watch no binocular. Mad over that body, ya. No wants in no cellular. Man, just a follow, ya. Me got the right stamina. Hot type of bubbler. Rotate like a propeller. Do the dirty dance, going hard like a hustler. Girl, you know, said that man mad over you. Cause you got the right glue and get peace on your boo. Girl, just a rock it up, like heavy earthquake. Well, waffy wall it up, but she got me pan away. She a hypnotize me, through the rush she make it shake. Girl, just a whine and a wiggle like a rattlesnake. Well, waffy get a bite and a piece of that cake. Love the way she go on and I keep everything a shape. Bad girl, a stem heavyweight. Gunshot for a man where you try walk home, wall a rape. So, bust the party, you rude boy thing, you know. Give me your shot if it wine and sing, you know. Bust a black skank if it was skank. Cause we not left it dance till a money bell ring. Bust the party. Bust the party. Bust the party. Bust the party, you rude boy thing, you know. Bust the party. Bust the party. Mira, mira, esa gata es una asesina. Con esa soltura en la cadera me domina. Preciosa y peligrosa como una bomba Hiroshima. Se le nota cuando ella sí te mata con la mira. Es un matazón cuando corta por la esquina. Se arma un fuegón, yo no hablo en la cocina. Costa Rica, Jamaica, Germany, caliente la latina. Y eso no le niego, Miguel, tú lo sabes. Como ti nadie, eres única en todos los detalles. Dama en las calles, pero un freak en la sabana diciendo papi, dame, dame, dame. Rompelo, nena, que es pa' ti que suena. Súbale volumen, baila de toda manera. No es una cualquiera, competencia no le llega. Parecen que no saben, pero cuando el tune suena. Bust the party, ya rude white thing, you know. Give me a shot if you wine and sing, you know. Bust a black skank if you was skank. Cause we not left the dance till a money bell ring. Bust the party. Bust the party. Bust the party. Bust the party, ya rude white thing, you know. Bust the party. Bust the party. Bust the party. Bust the party, ya rude white thing, you know. FM4. And you're at home. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on pack and ride. Won't call her friends, cause she's ashamed of being locked into bed. I know. was born under a bad sign, wearing suffering like a silk garment, or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone. Diese Nummer Arlo Parks mit Hope. Ich darf euch jetzt eine interessante Person vorstellen. Evan Greer stammt aus Boston. Sie ist eine der bekanntesten Transgender-Aktivistinnen der USA und hat besonders die Freilassung der Transgender-Whistleblowerin Chelsea Manning miterreicht, mit der sie auch befreundet ist. Evan Greer ist auch eine der führenden Persönlichkeiten der Organisation Fight for the Future, eine Organisation, die sich vor allem für ein freies Internet und Netzneutralität einsetzt und sich dem Kampf gegen die Monopole der Silicon Valley Milliardäre verschrieben hat. Evan Greer schreibt auch für den britischen Guardian über diese Dinge und hat dort vor 2 Jahren etwa die Entmachtung von Mark Zuckerberg begründet und eingefordert. Und Evan Greer ist vor allem auch Musikerin und scheint als solche ein großer Fan der britischen Rockmusik der 90er zu sein. Zumindest ich höre bei der neuen Single da so ein bisschen Ride oder My Bloody Valentine heraus. Transgender, Net Neutrality, Shoegaze Pop, also mal was ganz Neues. Und das Ganze hat nicht nur engagierte Texte, sondern klingt auch noch wie die erste Frühlingsbeyonder-Hymne des Jahres. Ausnahmsweise also lauter gute Nachrichten an so einem Tag wie heute. And feel fresh. You can't get fresher than this. We were sind Lola Marsh mit You're Mine. Mein Kollege Todor Ovčarov, der kommt weit herum und lernt überall interessante Leute kennen, sogar auf fremden Planeten, wie wir in seiner heutigen Kolumne hören. Mit Akzent. Die unaussprechliche Welt des Todor Ovčarov. Zdravko fährt sein Taxi durch den dichten Wiener Nebel. Man sieht kaum was. Zdravko meint, er fühle sich wie Mars Rover Perseverance, der neulich erfolgreich am roten Planet gelandet ist. Der Nebel ist für ihn wie ein marsianischer Staubsturm. Es ist alles genau so, meint Zdravko. Man weiß auch hier nicht, was hinter jeder Ecke lauert. Als Bestätigung von seinen Worten zischt er an einem einsamen Radfahrer vorbei. Der Radfahrer schaut mich über seine Maske an und ich erwidere seinen Blick unter meiner eigenen Maske. Servus, Marsianer, ruft ihn Zdravko zu. Dieser Marsianer am Fahrrad zeigt uns seinen Mittelfinger und versinkt im Nebel. Zdravko lächelt. Auch sowas kann am Mars passieren. Er meint, dass der neue Mars-Roboter genauso groß wie sein Taxi sei. Zdravko ist ein Fan von Elon Musk, der versprochen habe, dass er den Mars mit Menschen besiedelt. Dann wird man auch Taxis am Mars brauchen, oder? Zdravko ist begeistert. Er möchte der erste Taxifahrer am Mars sein. Er sei ganz gut geeignet, jung, stark, anpassungsfähig und hat nicht so viele Ansprüche. Er meint, er sei auch alleine nach Österreich aus einem fremden Land gekommen und habe sich perfekt angepasst. Er habe den Taxischein gemacht und übt dieses Beruf schon seit mehr als 10 Jahren aus. Ich habe keinen einzigen Strafzettel oder eine Beschwerde von einem Kunden, lobt er sich selber. Wenn er in Wien der perfekte Taxifahrer sein kann, dann kann er es auch am Mars. Wegen dieser verdammten Lockdown und die leeren Lokale ist Wien nachts jetzt sowieso sehr am Mars ähnlich. Ich frage ihn, wie wohl seine Familie auf seine Idee reagieren würde, ein Taxifahrer am Mars zu werden. Sie haben sich bereits an meine Schnapsideen gewöhnt, beruhigt er mich. Als ich nach Österreich gezogen bin, haben mich alle verabschiedet, so als ob ich nie zurückkommen werde. Eine Reise mehr oder weniger wird niemand wirklich bemerken. Außerdem habe ich bereits Astronauten in der Familie. Hier ziehe ich meine Augenbrauen unglaublich nach oben. Er lächelt mich im Rückspiegel an. Ich habe einen Onkel, der immer, wenn er 3 Schnäpse trinkt, den Moonwalk tanzt. Deshalb nennen ihn alle im Dorf der Astronaut. Also kann ich behaupten, dass Weltallerforschung ein Familiengeschäft ist. Wir sind in Lichtgeschwindigkeit am Ziel angekommen und ich muss aussteigen. Zum Abschied sage ich zu Zdravko, dass ich mich melden werde, wenn ich höre, dass Taxifahrer am Mars gesucht werden. Dann verschwindet der Mars-Rover im Nebel. Mit Akzent. Die unaussprechliche Welt des Todor Ovčarov. Many days they were hard. When I was young, you grew older. And many times we would part. Many years since you're gone. And all those times you would catch me. Somehow I'm missing you home. So I pray you'll take all my mind and say it all again. Try it all again, feel it all again. You'd stay, we'll leave all behind and say it all again. Try it all again, live it all again. Seasons have passed. Autumn and winter felt colder. Why won't one summer last? Many secrets we've kept. But when you left, I grew older. And all the heaven turned black. So I'll pray you'll take all my mind and say it all again. Try it all. Say it all again, try it. The leaves are falling off, the trees turn grey. The letters that we wrote, we throw away. Another step ahead, the pattern's old. We're moving away, we get caught. I'm looking at a river in my dreams. It leads me to a land where summer rains. It flows into the sea, I hear a scream. The tide goes out and it comes in. So I'll pray you'll take all my mind and say it all again. Try it all again, live it all again. You'd stay, we'll leave all behind and say it all again. Try it all again, live it all again. See. Listen. Wake up, now's the time. Where the light shivers offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? After all, drifted ashore through the streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, seem to care about you. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? love who I ever wanna love. I can speak how I ever wanna speak. Hit the flow, ready, steady, go, be your own freak. I can do what I ever wanna do. I can love who I ever wanna love. I can speak how I ever wanna speak. Hit the flow, ready, steady, go, be your own freak. Tough love, rough love, cuff love. Your love and my love, all love. Tough love, rough love, cuff love. Your love and my love, all love. Soul Gold Kehlchen Lou Ezrael mit dem Track Freak. Hier allerdings in einer Remix-Version. Klingt noch etwas dunkler, das Ganze geremixed von John Gravy. Ziemlich neue Nummer hier. Dafür folgt jetzt ein älterer Track von Snoop Dogg, Red Right Hand. Und da ist ja dieses schöne Sample der Nick Cave-Nummer verwendet. Die Nummer kommt hier gleich. Was ich will? Ich will Freiheit. Ich will wieder raus und mobil sein. Ich will Top-Design und die beste Ausstattung. Ich will einen Seat. Hol dir jetzt eine Seat Austria Edition mit der beliebtesten Ausstattung in Österreich und mit bis zu 7.600 Euro Preisvorteil. Und natürlich mit 5 Jahren Garantie. Na, welche Seat Austria Edition willst du? Wenn die Internetverbindung beim Homeschooling nicht mitkommt, hilft nur WLAN statt WLAN. Stabiles Highspeed-Internet von Magenta mit Mesh-WLAN in jedem Zimmer. Für das Homeoffice, Homeschooling, Gaming, Streaming oder alles gleichzeitig. Jetzt um 0 Euro Grundgebühr für die ersten 4 Monate. Details auf magenta.at. Du kannst dich nicht entscheiden? Schau dir mal auf seat.at den Seat Tarraco an. Die Austria Edition gibt's ab 25.990 Euro. Und klar, mit 5 Jahren Garantie. Voller Leben, voller Rabatte, satte Rabatte. Minus 25% auf Tiefkühlprodukte inklusive Eis in Familien- und Vorratspackungen. Donnerstag bis Samstag für Jü-Mitglieder. Jetzt bei Billa und im Onlineshop. Billa, voller Leben. Infos und Details auf billa.at. Während du in der Dusche stehst, fällt um dich herum der Preis deiner Fliesen. Die Dauertiefpreise von Hornbach gelten jetzt sogar nach dem Kauf. Heißt, wenn ein Artikel nach dem Kauf bei uns im Preis fällt, kriegst du die Differenz auf dein Kundenkonto gutgeschrieben. Mehr erfahren auf hornbach.at. Nach dem Lockdown sagen wir, get moving. Und zwar zu Hervis. Super Sale bei Hervis. Jetzt alle Winterartikel zum halben Preis. Ausgenommen Skitourenartikel, denn auf die gibt's -30%. Nur jetzt der Hervis Super Sale. Winterartikel zum halben Preis. Hervis, get moving. Alle Angebote vom Startpreis. Der Startpreis ist der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis. Freude ist da, wo du bist, zu Haus. Kuschelig am Sofa, heimelig im Bett. Freude ist da, wo du bist, zu Haus. Zusammen in der Küche kochen, ist auch sehr nett. Weiter geht's, richten Sie sich Ihr Zuhause so günstig wie noch nie ein. Jetzt beim größten XXX-Lutz-Räumungsverkauf -33% auf viele Möbel und zusätzlich mit den Räumungsgutscheinen bis zu 2500 Euro sparen. Unser XXX-Lutz. Was der alles hat. Gültig vom Herstellerlistenpreis in Form von Gutscheinen für Ihren nächsten Einkauf. Geht's noch? Fragt der Stuhl im Eck. Nichts wie raus aus dem Homeoffice und auf zum Stuhleck, dem mit Abstand besten Tagesskigebiet, wo Sie morgen ganz sicher Skifahren und neue Kraft tanken können. Stuhleck, nah genug für jeden freien Tag. Und zusätzlich gibt's beim XXX-Lutz-Räumungsverkauf bis zu -77% auf Einzelstücke, Reststücke und Sonderposten. Friseurtermine sind momentan schwer zu bekommen. Doch es gibt einen Ort, an dem Sie niemand für Ihre Frisur verurteilt. In allen weiterhin normal geöffneten 3 Shops in ganz Österreich. Besuchen Sie uns gerne, auch in unserem ebenfalls absolut frisurblinden Webshop auf 3.at. 3. Macht's einfach. Gedanken von Kia. Ein Sprichwort sagt, unter der Lampe ist es immer dunkel. Was so viel heißt wie, Naheliegendes wird oft übersehen. Kia aber schaut bei seinen E-Modellen nicht nur auf hohe Reichweite, sondern auch auf ein intuitives Multimedia-Erlebnis. Hol dir jetzt deinen Kia e-Niro und profitiere von bis zu 5.400 Euro Förderung. Er ist auf Lager bei deinem Kia-Partner. Kia. Movement that inspires. I will not buy this record. It is scratched. FM4. Connected. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where the secret lies in the border fires, in the humming wires. Yeah. Hey man, you know you're never coming back. I said you're never coming back. You know you're never coming back. I said you're never coming back. So past the square, past the bridge, past the mills, now past the stacks. On another gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Say what? Would you hear what I said? In a dusty black coat with a red right hand. Red right hand. Yeah. Red right hand. Red right hand. Red right hand. Red right hand. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams it took you a lifetime to destroy. What? He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul. But there won't be a single thing that you can do, 'cause he's a god. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through the disappearing land, but the hidden is in his coat in a red right hand. Yeah, red right hand. Red right hand. Red right hand. You don't have no money, he'll get you some. You don't have a car, say what? Car. He'll get you one. No. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes. Through the ghettos and the barrios and the Bowery and the slum, a shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Stacks of green paper. What? Yeah, money. Say what? In his red right hand. You see him in your nightmares, you see him in your dreams. He appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you, turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in a catastrophic plan, designed and directed. By what? Directed. By who? Designed and directed. What? Directed. By who? By his red right hand. Yeah. Yeah. Red right hand. La la dee dee da da. Para agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. El amanecer, cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. ¿Dónde somos, dime? Y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos, dime? ¿Por qué? Y por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, dime, y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? José González, El Invento. Where is my mind? Where is my mind? Ein FM4-Schwerpunkt zur psychischen Gesundheit. Wie gehen Musikerinnen und Musiker mit psychischen Belastungen um, die in der Öffentlichkeit vor allem stehen und die das dann so mit sich bringt? Genau ein Jahr ist es her, dass zum Beispiel Annen-Mai Kantereit auf Tour waren. Morgen vor einem Jahr haben sie zum Beispiel in der Wiener Stadthalle gespielt. Man muss sich das mal vorstellen, jeden Tag 2 Stunden lang alles geben, vor tausenden Menschen stehen, Interviews, wenig Schlaf, jeden Tag in einer anderen Stadt aufwachen. All das kann sich auf die Psyche auswirken. Das weiß auch Henning May, Frontmann von Annemai Kantereit. Im Podcast Pop und Psyche vom WDR hat er sein eigenes Rezept verraten, mit dem er sich auf stressige Bandzeiten vorbereitet. Ich weiß, ich werde 2 Wochen kaum Privatsphäre haben, ich werde die ganze Zeit von Menschen umgeben sein und dann nehme ich mir ein Wochenende, bevor wir auf Tour gegangen sind da im Februar und habe mein Wochenende mit der Plaisy verbracht und das mal so richtig ausgekostet. Da schalte ich irgendwie sehr gut bei ab Und das habe ich auf Tour dann nicht mit der Playsee gemacht, aber irgendwie, ich habe so zwei Handyspiele, die ich sehr gerne spiele, einfach mal eine Stunde am Tag so einen Leerlauf zu kriegen. Gaming als Mental Health Prävention. Auch eine angenehme Art. Seit einem Jahr ist die Band nun nicht mehr auf Tour gewesen, da war dann weniger Gaming angesagt, sondern mehr Musik machen. Und sie haben auch Ende letzten Jahres ihr Album 12 veröffentlicht und da gibt's zum Beispiel den Song Gegenwartsbewältigung. In diesem Song thematisieren Annemai Kantereit das Gefühl, der einer gewissen Lockdown-Ohnmacht gleichkommt. Die Tage werden länger, mit jedem Tag, der vergeht. Mein Zimmer wird enger und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaub, Corona ist berühmter als der Mordfall und Jesus zusammen. Dabei hat es gerade erst angefangen. Die Tage werden länger, mit jedem Tag, der vergeht. Und ich frag mich, wann ich wieder volle Kneipen sehe. Wenn ich nachts nach Hause laufe, ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Nur Gegenwartsbewältigung. Alle wissen, was damit gemeint ist. Gegenwartsbewältigung. Und alle sind sich einig. Don't face yourself.